Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 956 an Goethe. Es ist mir recht zum Trost, dass Sie sich des Tell annehmen wollen. Wenn ich mich irgend erträglich fühle, komme ich gewiss. Ich habe mich, seitdem ich Sie bei der Leseprobe zum letzten Mal gesehen, gar nicht wohl befunden, denn das Wetter setzt mir gar sehr zu. Auch ist mir nach der Abreise unserer Freundin nicht anders zumut, als wenn ich eine große Krankheit ausgestanden. SCH